Zuge des Angriffes deutscher Verbände in die tiefe Flanke der griechischen Nordarmee kam es seit dem 20.04. zu örtlichen Kapitulationen und zu Waffenstillstandsangeboten an die 12. Deutsche Armee. Nachdem am 22.04. eine griechische Abordnung auf den Befehlshaber der italienischen 11. Armee an der Epirus-Front die Waffenstreckung anbot, hat nunmehr die gesamte von der italienischen Wehrmacht im Norden, von deutschen Truppen im Osten eingeschlossene und von den rückwärtigen Verbindungen abgeschnittene griechische Epirus- und Mazedonien-Armee kapituliert. Meldung bei Fallschirmsturmregiment. Lautete Befehl an drei Kriegsberichte der Fallschirmtruppe. In Griechenland, auf dem Isthmus, abseits der großen Straße, hat das Sturmregiment Biwak bezogen. Gelber Sand, mattgrünes Laub der Olivenbäume und glühende Sonne. Das sind die ersten Eindrücke in dieser Gegend. Etwas abseits das blaue Meer und auf der anderen Seite kahle, schroffe Bergrücken. Aber der Geist, der in diesem Lager herrscht, ist derselbe. Frisch, froh und voll Zuversicht, wie wir ihn von unseren Fallschirmjägern gewohnt sind. Wir melden uns beim Regimentskommandeur, General Meindl, der wie jeder seiner Soldaten hier im Zelt lebt. Wie seine Soldaten sehen wir ihn hier im Lager auch nur in der Badehose herumlaufen, höchstens zum Schutze gegen die Sonne einen einfachen Drillichrock übergezogen. Als ich einmal früh am Morgen aus dem Zelt trete, kommt eben der General vorbei, in der Badehose, einen kleinen Klappstuhl unter dem Arm, eine Ledertasche am Riemen umgehängt. In seiner herzlichen, launigen Art begrüßt er mich, macht die Tasche auf und holt einen Skizzenblock heraus, auf den er mit Wasserfarben eine Landschaftsskizze festgehalten hat. Das habe ich von dem Berge aus gemacht, erklärt er. Wisst ihr, die Farbe gleich in der Früh, wenn Sonnenaufgang ist, die gefallen mir schon lang. In mir ist Bewunderung für den Mann, den Führer eines der wichtigsten Regimenter der Fallschirmtruppe, der zwei Tage vor dem entscheidenden Großeinsatz seines Regimentes noch die Zeit findet, mit Sonnenaufgang auf den Berg zu steigen und ein Aquarell zu malen. Das sind die Führer, unter denen die deutschen Soldaten Sieg um Sieg erringen.